Ich liebe dich, kleine Frau. Ja, ja, ich liebe dich, mein kleine Frau. Ah, ja, ja, ich liebe dich, kleine Frau. Und der Himmel ist so blau und ich bleib dir immer treu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich liebe dich, kleine Frau. Und der Himmel ist so blau und ich bleib dir immer treu. Steh ich neben dem Kamin und den Gätschgen sagt miau. Ha, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Liebe dich, mein kleine Frau, und der Himmel ist so blau und ich bleib dir immer treu. Ich liebe dich, mein kleine Frau, und der Himmel ist so blau und ich bleib dir immer treu. Ha, ja, 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mit deinen Kuckaugen so blau. Mit deinen Kuckaugen so blau. Noch einen Gabel, ja, und noch einen Gabel, ja, ja, ja.